Hi, würde ich sagen, und willkommen zur allerersten Ausgabe von Nicht doch ein Marvel Podcast. Mein Name ist Stefan. Der nächste von euch bitte. Ich bin Jürgen. Ich bin wie immer der Doc. Und zusammen sind wir drei. Doc. Ja, Sie sind der Doc. Zusammen sind wir drei absolute Vollhongs, die sich gedacht haben, oder ich allgemein gedacht habe, hey, wie wär's, wenn wir einen Marvel-Podcast machen? Es gibt ja noch nicht so viele und deswegen habe ich ihn einfach nicht noch einen Marvel-Podcast genannt. Ihr fragt euch sicherlich, wie soll, was haben die vor? Ich habe mir gedacht, wir gehen phasenweise durchs komplette MCU, reden über die verschiedenen einzelnen Filme pro Cast, reden über die Figuren, wie sie zustande gekommen sind, woher sie kommen, wer sie erfunden hat und so weiter, bla bla bla. Und arbeiten uns sozusagen durch das MCU durch. Die beiden hören das übrigens auch gerade zum ersten Mal, was ich damit vorhabe. Das heißt, es wird wir Chaos. Wir sind top vorbereitet. Ich bin viel zu viel vorbereitet. Ich fühle mich so wie ein Kind, das sein Lieblingsfach gefunden hat in der Schule und einen Zweisatzer abgeben sollte, aber einen 8-Seiten-Satz draus gemacht hat. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Ich habe die Filme alle eigentlich mehrfach gesehen, also ich weiß zumindest, was passiert. Wir haben sie alle mehrfach gesehen, oder? Ich glaube schon, oder? Ich habe sie bis zum Erbrechen gesehen. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir angetan habe, waren 24-Stunden-Marathon im Kino. Alle am Stück. Ja, das hast du ja gemacht gehabt, du Verrückter. Respekt. Warst du da alleine? Ich war da alleine und habe Iron Man 2 zum Schlafen benutzt. Gutes Stichwort, Iron Man. Nein! Denn wir starten heute mit dem allerersten Iron Man-Film, der, ich habe vergessen aufzuschreiben, wann er erschienen ist, sehr lustig. Ich glaube, wann war das? 2008, schätze ich mal. Dürfte hinkommen, ja. Dürfte hinkommen, sowas, ja. Erinnert ihr euch noch, wie ihr zum ersten Mal Iron Man gesehen habt überhaupt? Ja. Wie? Ganz was, klassisch im Kino mit meinem üblichen Verdächtigen, der mit mir jeden Marvel-Film angeguckt hat. Und es war grandios. Ich war's nicht. Nee. Es gibt nur einen, mit dem ich sinnlose Action-Filme dann immer gucke. Ja, mit mir guckt er nur sinnlose Japano-Filme. Richtig. Nee, also ich habe ihn, ich bin damals durchs DVD-Regal meines Vertrauens geschlichen. Und auch im Elektronikladen meines Vertrauens und habe dann dort für 10 Euro gesehen Iron Man und dachte mir so, was ist das? Das kenne ich nicht. Sagt mir so ein bisschen was, ist das eine Verfilmung von den Comics? Hebt es auf, das kann ja nichts werden, nehmen wir mal mit. Und dann habe ich mir den angeguckt und war eigentlich dann noch positiv überrascht. Wie schaut es bei dir aus, Jürgen? Wie war das bei dir damals? Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ich war einfach bei meinem Kumpel und der hatte eine auf jeden Fall 100% legale Kopie davon gehabt. Ah, okay. Und der meinte, yo Jürgen, den müssen wir uns unbedingt anschauen. Dann haben wir ihn angeschaut und es hat mich komplett weggeblasen, das Ding. Echt? Nice. Ursprünglich hieß der gute Iron Man übrigens der Eiserne Mann oder auch der Eiserne. Erfunden wurde er von Stan Lee und Larry Lieber und gezeichnet wurde er von Jack Kirby und Don Heck. Er tauchte zum ersten Mal auf im Jahre 1963 in den Tales of Suspense. Ein großartiger Name für einen Comic. 1968 kriegt er dann seinen eigenen Comic, The Invincible Iron Man. Das Witzige an dem Film ist, die haben das Ganze ein bisschen in die Moderne versetzt, weil ursprünglich startete Iron Man im Vietnamkrieg. Das heißt, er wurde eigentlich von Nordvietnamesen gefangen genommen, weswegen auch sein eigentlicher Oberbösewicht, der Mandarin, so viel mehr Sinn ergibt im Nachhinein. Weil er wurde ja, wie gesagt, er wurde halt da gefangen genommen von einem Warlord namens Wong Chu und ja, und er hat sich dann halt, er hat dann auch diesen Yinsen, hat er dann auch getroffen. Die haben dann halt diese Rüstung gebaut und er ist halt dann am Ende entkommen. Ursprünglich war das ja auch, die haben das auch angespielt in dem Filmende. Ja, auch mein Bodyguard taucht urplötzlich auf mit der Rüstung, so ein Blödsinn. Das war tatsächlich so. Ursprünglich hatte war diese Identität von Iron Man nicht recht direkt, dass er beim ersten Presseinterview sagt, ja, ich bin Iron Man, fuck you all, yay. Sondern, dass er tatsächlich einen Bodyguard erfunden haben, der diese Rüstung anhat. Was halt, damals hat das anscheinend funktioniert. Im Film haben sie dann eingesehen, das ist kompletter Blödsinn. Das Schöne ist, Tony hat einen Gottkomplex, ist ein übelster Narzisst und eigentlich auch absoluter Alkoholiker, was in sehr, sehr vielen Storys vorkommt. Deswegen wird in sehr vielen Storys, es wurde sehr viel gefordert in der Zeit, wo Iron Man verfilmt wurde. Geht doch mal ein bisschen mehr auf seinen Alkoholismus ein, weil der Kerl hat so viel kaputt gemacht mit seinem Alkoholismus, was man witzigerweise im zweiten Teil, der halt nicht sonderlich beliebt ist, gesehen hat, dass er das tatsächlich kann. Also im ersten Teil, fand ich, hast du es auch gesehen, dieser Party-Szene, in der er total abgetaucht ist am Anfang. Im dritten auch, am Anfang, wo er in Bern war. Aber du musstest halt wissen, dass das eigentlich ein Thema ist, um die Brücke schlagen zu können im ersten Teil. Ja, 1966 war im Segment von The Marvel Superheroes der 2 FPS-Cartoons. Genauso wie den 1,5 FPS-Cartoon Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde. Falls ihr euch noch an die Dinge erinnert. Spider-Man, it is amazing friends. Iceman. Oh, fürchterlich. Ja, fürchterlich. Captain America. Katastrophe. Und der unbesiegbare Hulk. Oh Gott. Katastrophe. Und 1994 bis 96 hatte er seine eigene Serie, der unbesiegbare Iron Man. Ja, 2008 gab es dann die erste Realverfilmung von Jon Favreau mit Robert Downey Jr. Das Drehbuch war von unter anderem von Mark Ferguson, der geschrieben hat Children of Man, einen großartigen Film, aber auch gleichzeitig Cowboys and Aliens geschrieben hat. Einen furchtbar langweiligen Film. Robert, also der Downey Jr., hat sich unglaublich für den Film eingesetzt. Er wollte die Rolle unbedingt spielen. Auch Jon Favreau war dafür, dass er die Rolle spielt, obwohl auch ein paar andere Schauspieler vorgesehen waren. Es gab 1990 gab es eine geplante Verfilmung, die wurde nie umgesetzt. 1997 war Nicolas Cage im Gespräch für den Tony Stark. Der ist so gut gewesen. Der ist doch für fast alles im Gespräch Cage. Gewesen. Ja, ohne Witz. Nick Cage als Tony Stark wäre schon geil gewesen. Iron Man. Ja, genau. 1998 war Tom Cruise im Gespräch. Den kann ich mir heute immer noch ganz gut vorstellen. Aber der macht seine eigenen Stunts, bis er stirbt, glaube ich. Da macht er nicht mit. Ja, der ist zu klein für die Rolle. Er müsste ständig auf einem Stuhl stehen. Ja, genau. Mir geht Pepper Potts doch nur bis zu den Brüsten oder so. 1999 gab es eine Verhandlung mit Quentin Tarantino, dass der den Film macht. Stell dir vor, Quentin Tarantino macht einen Marvel-Film. Würde Disney nie durchwinken. Das wäre mal was anderes. Oh, der wäre so brutal, den hätten sie nie durchwinken können. 2000 verkaufte Fox die Rechte an New Cinema, also an New Line Cinema. Da gab es mehrere Anläufe für Drehbücher. 2005 hat keiner was zusammengekriegt, also haben sie die Rechte an Marvel einfach zurückgegeben. Und gesagt, hier, das wird nichts, wir kriegen das nicht hin. Das will eh keiner, passt schon. Kein Stress. Und Marvel hatte schon von Anfang an vor, die Leute von Anfang an vor, ein MCU zu machen. Und das sollte auch mit Iron Man starten. Die Anläufe davon waren immer so ein bisschen schwierig. Kevin Feige, der hat sich auch dafür extrem eingesetzt, dass die Zeichner ein Mitspracherecht haben bei der Produktion und dass auch die Animatoren eine Mitspracherecht haben bei den Filmen. Das heißt, um Tipps zu geben, wie könnte das aussehen, wie könnte das besser aussehen, wie würde zum Beispiel der Bösewicht comicgetreu aussehen. Deswegen sind die so gut, finde ich, weil er denen tatsächlich sehr, sehr viel Freiheit lässt, was ich halt cool finde. Jon Favreau sollte eigentlich die drei John Carter-Filme machen, wovon der erste furchtbar gefloppt ist, falls sich jemand noch an John Carter erinnert. Das war damals das Ding von Disney. Das riesengroße Ding von Disney. 5 Milliarden Dollar, was weiß ich, Film. Und das sollte groß werden. Kein Mensch wollte das Ding sehen. Ja, CGI sah aber nicht wirklich danach aus. Nee, das war auch fürchterlich, das Ding. Absolut. Da das dann gefloppt ist, hat Jon Favreau die Regie übernommen. Hat sich dann selbst noch in in den Film mit reingeschrieben. Also die Figur Happy gibt es in den Comics. Nur er hat dann die Figur Happy gespielt. Witzigerweise zwei Sachen, die ich nie wieder wegsehen kann, die ich euch jetzt auch sagen werde. Erstens, er trägt eine Perücke in dem Film. Was mir erst dann aufgefallen ist, als ich es gelesen habe. Und zweitens, ursprünglich sollten Pepper und Tony nie zusammenkommen. Ursprünglich sind Happy und Pepper irgendwann verheiratet gewesen. Das ist noch viel weirder. Findest du? Ja, ne, das ist ein komplettes seltsames Mental Image, finde ich, irgendwie, für mich. Wenn ich halt Happy als den John Favreau vor mir habe und Pepper Gwyneth Paltrow, ja. Wenn ich die so vor mir habe, das ist so, Ja gut, optisch jetzt in der Paarung weird, aber von den Charakteren und wie sie aufgebaut sind, würden die super zusammenpassen. Ja, sie ist halt, war halt ihr Fahrer und irgendwann ist sie halt eine romantische Beziehung eingegangen und dann hat es halt geklappt, warum nicht. Finde ich cool, nur dann auch jetzt so in dem Nachhinein so, weird. Vor allem die beiden haben in den Film null Chemistry, dafür Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow perfekte Chemistry zwischen den beiden, absolut. Das Drehbuch zu dem Film ist 4 Monate vor Drehstart fertig gewesen. Und das Ding wurde auch. Also du merkst, die haben sehr viel improvisiert. Viele Szenen sind improvisiert. Ich hab sie mir auf Englisch angeguckt. Da merkst du ein paar, sehr, sehr viele Szenen sind. Vor allem, wo sie ständig übereinander stolpern mit dem Gerede. Das merkst du, es ist improvisiert. Aber gut improvisiert, finde ich, haben sie gut gemacht. Das Budget lag zwischen 140 und 184 Millionen, hat aber unglaublich viel eingespielt. Und der Bösewicht wurde gespielt von Jeff Bridges, den ich nicht erkannt habe am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Nicht? Ich habe nicht Jeff Bridges erkannt, weil ich kannte Jeff Bridges nur als Dude mit langen Haaren. Na gut, er hat sich optisch ein bisschen angepasst für den Film. Als Jebediah hat er sich richtig gut angepasst. Das ist aber auch so, wenn man sich dann so überlegt, der Film ist der erste Marvel-Film mit einer sehr langen Marvel-Film-Tradition, wie wir dann feststellen werden, mit Bösewicht im Anzug, der nur Geld will. Falls euch das aufgefallen ist. Wie soll ein Bösewicht bitte sonst aussehen? Es muss immer irgendein reicher Typ im Anzug sein. Es ist halt sehr realistisch, was wir zu machen. Ja, stimmt allerdings, ja. Dann kommen wir dann zu dem Film selber. Was wisst ihr noch von dem Film selber? Dass die Musik affengeil ist. Ja, der Soundtrack ist absolut großartig. Ich fand, die fangen allein schon mit AC/DC an, also so ist nicht. Die Effekte sind saugeil. Ja, das kann man sich heute auch echt noch anschauen, wie die ganzen Schrauben sich zusammensetzen. Das sieht heute noch fantastisch aus. Wenn er den Anzug zum ersten Mal anzieht, wie er sich da zusammenbauen lässt, das sieht halt so geil aus, einfach nur. Auch wenn es halt, du siehst halt, es ist CGI, auch wenn sie es ja größtenteils versucht haben, auf CGI zu verzichten. Du siehst halt auch, es ist super, es ist absolut großartig gemacht, finde ich. Storytechnisch haben sie haben sie halt den ersten Comic genommen und haben ihn halt modernisiert. Was ich auch gut finde. Der Bösewicht Jebediah sollte eigentlich öfters auftauchen. Sollte dann zu Iron Monger werden, was sie dann nicht gemacht haben, weil sie den Mandarin gestrichen hatten. Was ist euch eigentlich auf? Dann ist mir aufgefallen, der Yinsen, der ihm geholfen hat, ne? Der am Anfang in den ersten Szenen, wo er gefangen genommen wurde in dieser Kiste, der wird nie mehr erwähnt, bis auf Teil 3, ganz kurz, wo er auftaucht, wo er zu besoffen ist. Ansonsten er ist doch nur Yinsen dazu da, ihm das Leben zu retten und ihm dabei zu helfen, den ersten Anzug zu bauen. Ja, aber Tony tut für jeden, der ihn über den er aus Versehen stolpert, den widmet nur eine Schule, aber dem macht er gar nichts. Ja, aber eigentlich erst nach diesem Zeitpunkt, wo er seinen Anzug baut. Zuvor ist er ein reiner Egomane. Absolut, ja. Aber er hätte sich trotzdem noch irgendwie erinnern können oder irgendwas. Ja, ich meine, sein Tod ist ja dann der Katalysator dafür, dass er dann wirklich was tun möchte. Richtig. Ja, das stimmt, ja. Er hat ihm eigentlich wirklich die Motivation gegeben, nicht nur der Narzisst zu sein, der Partys macht und sich besäuft. Richtig, ja. Es ist halt, ich fand es halt schade, also, dass er halt nicht irgendwie was ihm gewidmet hat oder irgendwie sowas oder sonst irgendwas in der Richtung gemacht hat, sondern, ja, ich gehe jetzt, I'm gonna kill some terrorists because I'm an American. So hat sich das so sehr patriotisch auf jeden Fall. For freedom! For freedom! And money and other stuff. Aber so wobei ich halt tatsächlich im Film immer interpretiert habe, die Energiespule, die er ja entwickelt, das macht er ja für ihn. Weil er hatte die Idee von ihm. Dabei, ja. Richtig, den Mediakreaktor, ja. Genau. Die Idee hat er ja selber gehabt. Nur im Prinzip, ich glaube, dass er gesagt hat, ja, das ist eine Autobatterie, die sie hier drin haben, das hilft, das wegzuhalten. Dass er dann auf die Idee gekommen ist, okay, gut, ich hatte meinen Ra-Reaktor, um die Hippies aufzuhalten, Hippies glücklich zu machen, wie der Teil gesagt hat. Also bauen wir halt eine Mini-Version davon. Und ich liebe dieses gottverdammte Meme. Tony Stark, build it in a fucking cave with nothing but scrap. Oh, ich liebe das. Das ist so gut. Ja, aber ich bin nicht Tony Stark. Richtig, absolut. Wie gesagt, die Chemie zwischen Tony und Pepper ist absolut großartig, finde ich. Fantastisch. Du merkst, die beiden spielen so gut aufeinander auf. Das ist richtig gut gemacht. Wobei ich ehrlich zugeben muss, im ersten Teil hatte ich immer noch die Hoffnung, dass das Pairing originalgetreu wird. Wie meinst du? Zu Pepper. Achso, das ist... letzten Endes anbandelt. Dass er doch mit Happy zusammenkommt. Achso, okay. Ja, das wäre so ein richtig schöner Kniff gewesen. Tony Stark hat kurzfristig die richtig hübsche Assistentin. Er hat sie sich gekrallt und dann kommt sein Fahrer. Das ist natürlich auch nicht die Idee gewesen, ja. Wie schaut es eigentlich mit eurer Comic-Vergangenheit aus, wenn ich fragen darf? Habt ihr irgendwelche Comics gelesen, als ihr jünger wart oder so? Spider-Man? Same, ja. Du, Jürgen? Ich habe eigentlich nur Spider-Man auch gelesen, weil ich auch Fan der Animated Series war und dann musste ich auch unbedingt die Comics lesen. Ich habe Superhelden gehasst in meiner Kindheit. Was? Ja. Ich mochte aber keine Superhelden. Aber hast du ja nie Superschurken kennengelernt. Ich mochte sehr viele Superhelden nicht in meiner Kindheit. Ich habe die Spider-Man Animated Series habe ich gesehen mit dem geilen Intro, Spider-Man, mit dem geilen Intro 90er Jahre. Richtig. Die war super damals. Die habe ich damals gesehen mit dem erwachsenen Spidey, mit dem erwachsenen Peter Parker. Die habe ich gesehen und den Rest entweder wusste ich nichts davon oder sie waren mir absolut egal. Klingt komisch, ist aber so. Und Darkwing Duck und Dingsbums Duck? Darkwing Duck, das war was anderes. Das war was komplett Krach-Bumm-Ente, ja, das war mein Held, okay? Aber das sind auch Superhelden. Ja, das schon. Das ausgetrockneter Ententümpel. So aber diese ganzen Marvel-Superhelden und sowas, ich kannte die als Kind nicht. Ich bin mit denen nie vertraut gewesen. Ich wusste nur, Spider-Man ist eine Cartoon-Serie, Batman ist eine Cartoon-Serie, Superman ist eine Cartoon-Serie, mehr wusste ich davon nicht. Ich habe davon nie irgendwie was gelesen oder sonstiges. Ich habe erst sehr, sehr, sehr, sehr viel später erfahren, dass es eigentlich Comics sind. Das ist kommt Comics, der Klischeesatz, der wahrscheinlich öfter noch in diese Serie kommt. Hättest du mal die Comics gelesen? Ja, hätte ich mal die Comics gelesen. Hättest noch plus 10 auf Charisma gekriegt. dann habe ich auch noch geschrieben, für einen 2-Stunden-Film geht er eigentlich ziemlich schnell vorbei. Der fühlt sich nicht an wie ein 2-Stunden-Film. Nee, der ist sehr kurzweilig, ja. Ja, manche Filme, die gehen 90 Minuten, fühlen sich an wie 30 Jahre. Aber der ist einfach nur, der kommt von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt und das ist... Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie oft du ihn gesehen hast. Ja, stimmt. Allerdings auch wieder. Irgendwann fühlt es sich auch an wie Kaugummi. Irgendwann, weil du dran sitzt und dir denkst, okay, jetzt kommt gleich das. Gleich hat er den Anzug gebaut, jetzt sprengt er sich dann frei, dann geht's nach Haus. Jetzt holt er sich den Cheeseburger. Und dann sagt er erstmal, ich bin Iron Man. Und schon ist der Film vorbei. dann gab es noch, Paul Bettany als Jarvis. Habt ihr den, auf Deutsch klingt der unglaublich gut, richtig schön motiviert. Er klingt auf Englisch so gelangweilt. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist diese britische Butler-Attitüde, der muss so klingen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das ist aber tatsächlich der Grund, warum ich Iron Man noch nie vollständig in Englisch gesehen habe. Paul Bettany, ehrlich? Das ist der einzige Grund? Weil ich die Jarvis-Stimme so im Kopf habe, wie ich sie halt den ganzen Kanon gesehen habe. Und ich dachte mir mal, ich schaue alle auf Englisch an. Iron Man habe ich tatsächlich nicht hingekriegt. Ja, es ist halt, ja, wie Jürgen gesagt hat, es ist wirklich diese Butler-Attitüde. Der ist halt da und er muss halt... Ja, Sir. Danke, Sir. Danke, Sir. Diese krassen Jungen verprügelt haben. Großartig, Sir. Ah, und wer auch zum ersten Mal auftaucht, und ich liebe es, wie er auftaucht. Coulson! Yay! Sein Vorname ist Agent. Ah, ja, richtig, sein Vorname ist Agent Coulson. Richtig, super, wie er einfach nur... Leute laufen dann ihm vorbei und da steht er. Hallo. Wir sind von der unglaublich langen Version von S.H.I.E.L.D. Wir sind von der unglaublich langen Version von S.H.I.E.L.D. Keine Angst, wir sind noch keine Bösewichte. Handschütteln, hervorragend. Sehr gut. Fand ich cool, dass der aufgetaucht ist. Er hat dann einen viel zu großen Anzug an, der ist komplett nervös, so wie er aussieht. Aber ich mochte Coulson. Ich vermisse Coulson. Coulson war cool. Ja, der Schauspieler gibt den irgendwie eine leichte Gravitas, finde ich. Man vergisst den nicht. Clark Gregg hieß der Schauspieler. Heißt der Schauspieler, der lebt ja noch. was ich mich auch gewundert habe in dem Film, ist, als ich ihn gesehen habe, hat Tony künstliches Leben erschaffen eigentlich mit Jarvis und mit seinen zwei Robotern, die auf ihn hören und sagen, hey, hier, Roboter, da ist Zeug auf meinem Tisch, räum das mal weg. Und er hört auf ihn? Nee, tut er ja nicht, das ist ja der Gag. Komplex. Oder sind das irgendwie Befehle, die er einfach nur so einprogrammiert hat, so nach dem Motto, hey, Jarvis, programmier mal, nimm mal mein komplettes Sprachwissen, was ich dir alle bis die 20.000 Jahre über gesagt habe, oder die 20.000 Mal über die gesagt habe, programmier das mal in die Reihen, damit die auf mich hören, egal was ich sag. Vermutlich das. Oder ist einfach ein Genie, das kann auch sein. Vielleicht ist ein Genie mit Gottkomplex, natürlich will er eigenes Leben erschaffen. Da kommt er erst, das macht er ja später. Ansonsten, habt ihr noch was zum ersten Iron Man zu sagen? Eigentlich ist es ein ganz solider Actionfilm gewesen, ganz solider Action Superheldenfilm. Ich fand ihn gut, ich fand den Bösewicht okay. Er war jetzt nicht der beste Bösewicht, aber er war ein okayer Bösewicht. Da musste ich wieder dran erinnert werden, wer das war teilweise, ja. Ja, es war der Anzug, nur in größer. Es war der Anzug, nur in größer. Und dann dachte ich mir so, was ist dein Plan dahinter? Wenn du Tony umgebracht hast, was ist dein... Jeder weiß, dass du ihn umgebracht hast. Was ist dein Plan? Der Anzug hat ihn umgebracht. Auch schön, wie sich der Anzug plötzlich, in den dann Jebediah einsteigt, ganz leise bewegt. Und wo er sich dann verstecken kann im Dunkeln, wo ich mir denke, so, machst du gerade einen auf King Kong? In den neuen King Kong-Film, der sich auch bewegen kann, ohne dass man ihn sieht. Auf Hardcore-Schleichen trainiert. Oh ja, Schleichen plus 10. ansonsten, ja, der Kampf zwischen den beiden war ganz gut. Der hat muss er sich halt da durchgeprügelt haben auf dem Hausdach. Und es gab einen Reverse Skybeam. Das war ja damals so der Trend, dass man in jedem Film irgendeinen Skybeam drin, der nach oben ging, wo dann die Bösen kamen. Nur der Böse wurde so verabschiedet, indem er halt in diesen Reaktor gefallen ist. Wovon er auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, hatte noch mal einen gebaut davon von den Dingen bestimmt, um bessere Energie zu schaffen. Ist ja. Ein alternatives Universum. Das war doch seine Art, der Welt wieder was zurückzugeben, außer Waffen. Ja. Also ich bin mir sicher, der wird nochmal so ein Ding gebaut haben. Ich glaube. Es wurde auch nur nicht wieder erwähnt. Es wurde nur nicht wieder erwähnt, ja. Also das ist, glaube ich, das, wo ich mich im ersten Teil, was so mein Gefühl ist, kennt ihr noch Inspector Gadget? Klar. Der wo auch immer wieder irgendein Gadget bekommen hat, das er für ein, zweimal benutzt hat und dann ist es nie wieder aufgetaucht. Ja, das Deus Ex Machina Gadget, richtig. Was gerade so ausgerechnet in dieser Folge hilft. Genau, insoweit ist Iron Man 1 für mich. Bis auf der Anzug verschwindet alles andere über die nächsten Teile. Irgendwie schon. Ja, es wird vieles nicht mehr erwähnt. Ja, es geht dann aber auch meistens natürlich mehr um die Figuren, ist klar. Ja, Teil 1, Iron Man. Nicht mein liebster Marvel-Film, aber einer der besten. Er hat halt was Großes gestartet. Der hat was Großes gestartet, richtig. Was fast schief gegangen wäre. Was fast schief gegangen wäre. Ist aber einer, den kannst du deswegen immer wieder gucken. Das stimmt allerdings, ja. Den kannst du tatsächlich immer wieder gucken. Also, weil aber auch der Humor stimmt. Ich liebe ein paar von den Szenen. Was mir aufgefallen ist, und wir werden an diesen Punkt kommen, ab wann sind die Dinger Comedies geworden? In den ersten Filmen, den ich gesehen habe, da hast du so richtig schöne kleine Jokes, so subtle Jokes, so richtig schöne, ganz, ganz kurze Jokes, nicht komplette Comedies. Ab wann ist das passiert? Ab Guardians? Das ist so, war Guardians so weird. War Iron Man 2? Lass mich mal kurz überlegen. Nee, nee, Guardians war Phase 2. Das war ja. Kam noch nach Avengers. 2. Also, ich würde. Mit Iron Man 2 hat schon der erste Comedy-Aspekt für mich angefangen. Ja, aber da war es noch nicht so schlimm. Aber es da ist auch da nicht so schlimmer geworden. Findest du, dass den ganzen Quatsch mit Hammer nicht eine einzige Comedy-Nummer gewesen ist? Ich meine, es ist der falsche Podcast dafür, aber trotzdem. Nee, witzigerweise nicht. Witzigerweise nicht. Das ist mir dann, das reden wir dann auch die nächste Mal drüber. Aber witzigerweise nicht. Es ist sehr, sehr, sehr noch, sehr noch gedrückt, tatsächlich. Sie haben zwar stupid Jokes, aber es ist sehr noch nach unten gerückt. Dennoch, irgendwann, also wir werden an dem Punkt auf jeden Fall ankommen, wo es dann heißt, ja, ab hier sind es nur noch Comedies, ab hier sind es einfach... Weil halt nicht so ein paar kleine Jokes drin sind. Mein Favorit in Iron Man 1 ist, wenn er seine Düsen das erste Mal testet. Ja, 20% Säure reichen. Pff, direkt an die Decke. Ja, das ist so. Ich habe mir so gedacht, ich muss einen Iron Man Kill Counter machen, wie oft er sich selber umbringt. In dem ganzen Film, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Und wie oft die kleine Drohne versucht, ihn zu löschen. Das war so gut. Das ist ein guter Joke. Ein richtig schöner. Vorher muss. Nein, na, na, na, na. Und dann löscht er ihn und legt er einfach den Kopf runter. Mein Lieblingsjoke ist, wo Pepper reinkommt, er versucht das Ding abzunehmen. Die habe ich schon mal schlimmer. Viel schlimmer erwischt. Geben Sie es zu, sie haben mich schon mal viel schlimmer erwischt. Das ist mein Lieblingsjoke in dem Film. Tatsächlich. Habt ihr eine Lieblingsline? Meine ist halt die von Jebediah. Mit Tony Stark build this thing in the cave with nothing but swap. Das ist meine Lieblingsszene, mein Lieblingssatz in dem Film. Was ist bei euch? Das ist auch der ausschlaggebende Satz, finde ich. Das ist ja auch für dich, oder? Ja. Bei dir, Jürgen? Ich mag, es ist eigentlich ganz am Anfang, wo die ein Foto mit ihm machen wollen und der das Peace-Zeichen macht, keine unflätigen Zeichen bitte. Ja, war gut, ja. Nix. Das ist so ein Gag, den werde ich auch nie vergessen. Yeah. Ich liebe das Ding. Ja, auf Englisch heißt es No Gang Signs, please. Aber natürlich, wir dürfen nicht vergessen, das erste Stan Lee Cameo, Freunde. Im MCU. Oh, ja. Das erste offizielle MCU. Als Hugh Hefner, ja. Als Hugh Hefner. Hey Hugh, siehst großartig aus. Was so geistig verwirrt. Hat mir jemand auf die Schulter getippt? Wo bin ich? Super. Das erste MCU-Cameo. Es gab ja schon davor Cameos von Stan Lee. In den Spider-Man-Filmen, in den vorherigen Spider-Man-Filmen gab es welche. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch irgendwo davor aufgetaucht ist. Ansonsten halt, es gab halt die Bei den Lou Ferrigno, bei der Serie, da ist er auch schon aufgetaucht. Ah, bei der Hulk-Serie damals. Okay, gut. Ja, das ist halt das erste offizielle. Das war, glaube ich, sein allererster. Da war irgendwo in der Jury drin, in einem. Ja, in den Court. Film, wo Hulk vor Gericht kam. Ich erinnere mich. Da gab's, ja, das war halt das der erste offizielle MCU-Cameo. Ein schönes Cameo, er hat nichts gesagt. Er war einfach nur da, hat sich umgedreht. Er war einfach nur da. Er war einfach nur da. Ah, ich vermisse Stan Lee. Das tun wir alle. Ja, er war eine coole Sau. Ja, man kann ihn grafisch einbauen. Das geht doch heutzutage alles. Ja, aber das wäre dann irgendwie nicht... Es ist nicht das Gleiche. Nicht seiner Legacy. Ich glaube, es würde einen großen Aufschrei geben, wenn du ihn einfach in CGI da reinballerst. Ja, ich meine, es gibt schon großen Aufschrei, wenn du von irgendwelchen verstorbenen Promi-Leuten und sowas der Twitter-Kanal nochmal benutzt wird. Da ist der Aufschrei schon groß. Aber wenn sie die dann digital nochmal einfügen, nee, das muss nicht sein. Mir hat das bei Deadpool zum Beispiel, da war einfach nur ein Bild von ihm an der Wand gesprayt. Das hat mir schon gereicht. So, ja, das Cameo passt, reicht. Mehr brauche ich nicht. Hauptsache, ich habe bei Deadpool vergessen. Ja auch, glaube ich, seinen Lieblings-Cameo-Auftritt gehabt. In dem Stripclub, ja. Ja, ja. I was fascinated by so many beautiful women. I didn't know. You can all be heroes, ladies. Großartig. Aber von Stan Lee, mein Lieblingstribute ist in dem Spider-Man Miles Morales Game. Das ist die Statue von ihm. Die Statue, ne? Von ihm, ja, das ist mein Lieblingscamp, also mein Lieblingstribute an ihn. Das fand ich super. Einfach nur diese Statue von ihm und dann nur der Kommentar von Miles, the best fries in town. Weil er halt da diesen Imbiss hat. Das fand ich cool. Das fand ich super. Und ohne Tamtam, ohne eine Mission drumherum, du kannst es auch verpassen. Ja, richtig. Das fand ich super. Ich habe auch die Statue durch Zufall gefunden Und dann dachte ich mir, oh, das ist schön gewesen. Das fand ich super. Das fand ich nett, dass sie das so gemacht haben. Fand ich klasse. Ja, ansonsten habt ihr noch was zu sagen zu dem Film eigentlich. Ach ja, stimmt. Das Wichtigste habe ich ganz vergessen. Die allererste Szene nach dem Abspann. Ah, die erste Post-Credit-Szene. Die erste Post-Credit-Szene, die uns dazu verleitet hat. Ja, die uns so verleitet hat, selbst bei Filmen, die nicht von Marvel sind, bis nach dem Ende zu warten. Da habe ich laut auflachen müssen, als ich das jetzt nochmal geguckt habe. Echt? Hast du dich daran wieder daran erinnert, oder? Nein, ich wusste, dass die Szene kommt, aber kommt halt Nick Fury auf ihn zu und sagt, ich möchte Ihnen die Rächerinitiative vorstellen. Ja, stimmt, vorstellen. Ich musste da auch so lachen. Am Anfang haben sie es noch die Rächerinitiative genannt, ja. Ja, weil die Comics in den 70ern, die hießen tatsächlich die ruhmreichen Rächer. Ja, die ruhmreichen Rächer, das stimmt. Oh Gott, furchtbar. Grauenhaft. Aber hey, Nick Fury war da. Als Samuel Jackson, fuck yeah. Immerhin besser als die Nick Fury-Version, die wir diese damals hatten in den 80ern. David Hasselhoff. Yeah. Der war damals Nick Fury. Das war hat auch ganz gut im Nick Fury-Film, ja. Das kannst du dir aber nicht mehr vorstellen, wenn du einmal Samuel L. Jackson gesehen hast. Nein, absolut nicht. Vor allem, das ist so eine Mini-Rolle und ich mit dir Samuel Jackson hat am meisten Kohle gekriegt. Was mir auch noch aufgefallen ist, der Rhodey-Darsteller, der Terrence Howard. Ich nehme dem beim besten Willen nicht ab, dass der ein General ist. Ich so nehme dem das nicht. Beim besten. Ne, der ist. Er stimmt, dass er eine höhere. Er ist Colonel. Oder ein Colonel, dass er ein Colonel ist. Der hat null Autorität in dem Film, finde ich. Der hat null Ausstrahlung. Kein Wunder, dass er gewechselt wurde gegen Don Cheadle. Ja, oder Cheadle. Ne, da gab es anscheinend irgendwelchen Stress hinter den Kulissen oder sowas. Aber. Also der hatte sich, glaube ich, beschwert, dass er im Vergleich zu hier Robert Downey Jr. weniger Geld bekommen hat und er will für die nächsten Filme auf jeden Fall mehr Geld. Ihr könnt mich ja nicht ersetzen. Doch. Das geht ganz schnell. Doch. Wir können dich nicht nur ersetzen, wir machen auch noch einen richtig miesen Joke darüber im nächsten paar Filmen. Das sind, glaube ich, immer so die beliebtesten letzten Sätze von irgendwelchen Schauspielern. Ihr könnt mich nicht ersetzen. Ja, und dann plötzlich werden sie ersetzt. Plötzlich macht der Part, den er ersetzt hat, einen absolut großartigen Job. Ja, sowas. Und dann wird das Ganze besser. Authentischer. Ja. Was zur Hölle? Liegt für. Ich meine, das hat damals schon den roten Power Ranger den Job gekostet. Stimmt, ja, der Tommy. Nein, das war der Jason-Darsteller, der Rote. Ah, der meinte, ohne mich könnt ihr das doch gar nicht drehen. Ja, doch. Ja doch, kein Problem. Die Dinger sind eher aus den 80ern mit den Anzügen. Kein Stress. Und wen interessiert denn, wie die Leute außerhalb der Anzüge aussehen? Richtig. Wir haben doch eh nur all darauf gewartet, dass sie sich verwandeln. Scheiß zu diesem riesen Roboter werden. Natürlich. Yeah. Scheiß auf die Idee. Hier interessiert die Story. Richtig. Kloppen. Ich will wissen, welches Monster der Woche zerstört wird. Power Rangers ist wie ein gutes RPG. Die Story ist egal. Es geht alles um das Gameplay. Apropos Gameplay, es gab ja auch Videospiele. Oh Gott. Zu Iron Man. Es gab Iron Man 2 und 3, glaube ich. The Official Game. Und jedes Mal, wenn du das liest, The Official Video Game to the Hit Movie, weißt du da genau, yeah, that's going to suck. Ich bin ein Leugner dieser Spiele. Es gibt. Ich glaube, es gibt davon wirklich, weiß ich nicht, Spider-Man 2, das einzig Gute darunter. Also, das tatsächlich offiziell zum Film war. Ansonsten, also die Iron Man-Dinger kannst du wegschmeißen. Die waren Katastrophe. Das war ein PlayStation 2. Ja, wenn du schon wenn irgendeiner schon ganz am Anfang sagt, ja, Herr Stark, wir brauchen Ihre Hilfe. Oh Gott, das hast du gespielt? Nein, ich weiß nur, das ist aus dem Testcheck in der Game Pro. Ah, okay. Die Scheiße. Oh je, meine Herr Stark, wir brauchen Ihre Hilfe. Und da haben sie Iron Man gesagt, ja. Weil Iron sagt man ja eigentlich nicht. Richtig, man sagt ja Iron Man, richtig. Oh. Iron Man. Gottes Willen. So, als würde Schwarzenegger das sagen. Naja, wenigstens haben sie es nicht auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen. Ach, haben sie ja mit Iron Man. Iron Man. Iron Man, ja. Der Iron Man. Stell mir gut vor, so ein Typ in der Eierschale. Stell dir vor, der steht wirklich da. Ich bin Eisenmann. Eisenmann. Ich bin Ironie-Man. Wir sind hier bei Iron Man. Sag ich ja, Ironie, man. Was aber zu Tony Stark auch wieder passen würde. Wobei, da müsstest du ihn fast Sarkasmus-Man nennen. Narziss-Man. Ich sag nur, Peace, ich liebe Frieden. Aber mit Frieden bin ich arbeitslos. Sie werden der Leonardo da Vinci unserer Zeit genannt. So ein Unsinn, ich male nicht. So ein Unsinn, ich male nicht. Super. Ja. Auch schön die Reporterin, die er dann genagelt hat. Auch einer der guten Jokes. Die berühmte Pepper Potts. Immer trägt sie ihm alles hinterher. Nein, nur manchmal bringe ich auch den Müll raus. Oh ja. Oh, geilster Satz von Pepper. Schon fies. Was sagst du? Ich hab nichts gesagt, alles gut. ich hab nur laut gelacht. Ja, auf jeden Fall. Der erste war großartig. Wir haben damals, als das mit dem Cameo kam, nach dem Abspann, ich habe das am Anfang überhaupt nicht mitgekriegt. Der Film lief einfach noch so fertig. Ich habe schon noch irgendwas gemacht, nur plötzlich tauchte diese Szene auf mit Samuel Jackson. Ja, wir möchten Sie über die Rächerinitiative informieren. Und ich saß da so, über wen? Was? Hä? Schade, dass ihr nicht im Kino den Film gesehen habt, weil tatsächlich bei Iron Man, da war es einfach noch so, dass der Kinosaal dann fast leer war und ich bin nur sitzen geblieben, weil mir ein Kumpel von mir gesagt hat, bleib bis nach dem Abspann. Ansonsten okay. Wäre ich auch gegangen und ich saß dann, wir waren glaube ich zu viert noch im Kino, haben uns diese Szene angeguckt und alle vier zum Lachen angefangen und eigentlich die Leute ausgelacht, die raus sind. Aber das ist ja tatsächlich heute immer noch so, ja. Dass Leute früher rausgehen bei Marvel-Filmen. Ja, check das nicht. Wieso bleibt man nicht offen? Es gibt immer einen Haufen Leute, die gehen. Ein Haufen Leute, die stehen auf und gehen dann einfach. Kaum ist der Film zu Ende, sind die ersten 10 schon weg. Was? Das Licht ist an? Okay, ich muss jetzt gehen. Ja, ganz genau. Schnell. Richtig. Es ist, sonst werde ich rausgeschmissen. Was? Nein! Der Film läuft noch. Die Blu-ray ist noch nicht zurückgespult worden. Auf der anderen Seite finde ich es dann schön, wenn du halt so, keine Ahnung, welche Boulevardpresse hast und dann die große Überschrift kommt. Ja, bei dem Marvel-Film gibt es ja noch eine Credit-Scene. Ja, ach nee. Ja, richtig mies ist es, wenn du dann darfst du erstmal eine Weile nicht auf Twitter gehen, wenn du den Film nicht gesehen hast, weil dir instant alles gespoilert wird. Instant. Das ist der Grund, warum ich immer in der ersten Woche im Kino war. Weißt du, wie schlimm das war? Kann ich total verstehen. Weißt du, wie schlimm das war bei dem letzten Spider-Man? Ich wurde gespoilert innerhalb von 2 Tagen. Boah, das ist fies. Ja. Nee, es hat bei mir länger gedauert, aber es war dafür umso bitterer. Ich habe nämlich 1,5 Monate durchgehalten aus irgendeinem Grund. Frag mich bitte nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich war aktiv im Internet unterwegs. Und dann höre ich mir einfach einen meiner Lieblingspodcasts an und dann haut er das einfach raus. Dann sitzt sie da, ja, ich habe den Film ja gut. Ja, ist jetzt 1,5 Monate her, da ist ja nicht so schlimm, wenn ich sage, dass das und das ist. Und ich denke so, was? Ja. Und ich mache Twitter auf, das Erste, was ich sehe, ist ein Typ, der gefeatured wird mit einem Profilbild von einer Szene. Der mir so, oh Mann, danke Internet. Naja. Damals war das ja nicht so mit Iron Man. War das nicht so verbreitet mit Twitter und so weiter. Fing, glaube ich, erst nach Avengers an, dass die Leute da so krass hinterher waren. Aber dann musstest du halt wirklich aufpassen. Also ab Avengers hast du eigentlich kaum eine Woche im Internet ausgehalten, ohne dich irgendwie zu spoilern. Ja, weil aber auch Avengers hat dann das also gestartet hat's mit Iron Man. Und dann gab's 2 Hiccups. Einmal The Incredible Hulk und einmal Iron Man 2 und dann gab es noch einen Fast-Hiccup zu Thor. Dann haben sie sich wieder gefangen mit Captain America. Dann ist der Motor wieder angesprungen und geschnurrt wie ein Kätzchen hat es dann bei Avengers. Könnte man tatsächlich so sagen, ja. Ich fand den Film großartig. Ich glaube, ihr beide findet den Film auch super. Ja, auf jeden Fall. Kann man sich einfach immer wieder angucken. Ich liebe das Ding, ja. Ist so, kann man sich einfach immer wieder angucken. Sowohl auf Deutsch als auch. Wie wir schon gesagt haben, das ist der Film im MCU, den du, glaube ich, am häufigsten nochmal gucken kannst, weil er am losgelösten von allem ist. Und er steht halt am Anfang. Du bringst den sofort in Verbindung mit dem Start ins MCU. Ja. Für die meisten, glaube ich. Aber das sind die ganzen Filme, die ganzen Charaktere irgendwie einführen. Die stehen ja eigen dafür, für die Charaktere selber. Also ich halt ich finde aber tatsächlich... Das war, glaube ich, einer der wenigen Filme, der auch ein eigenes Theme hatte, oder? Immer wenn er sich fertig gemacht hat, kamen ja die schweren Gitarren und so. Ja, stimmt, ja. Mit einem eigenen Theme. Ich glaube, nur Captain America hat noch ein Theme gehabt, der Rest nicht. Richtig, stimmt. War aber dennoch großartig. Die Runtime, wie gesagt, sind 2 Stunden. Das ist, kam mir irgendwie, wie gesagt, nicht so vor. Spaß gemacht. Spaß machen tut es immer wieder, den zu gucken. Kann man auf jeden Fall empfehlen, mit dem zu starten. Wenn man sich die phasenweise angucken will. Wenn man sich alles, was jetzt rauskommt, in chronologischer Reihenfolge reinschauen will, dann ist man nicht ganz wahnsinnig. Ist man nicht ganz dicht, finde ich. Phasenweise finde ich es irgendwie chilliger. So wie sie rausgekommen sind. Chronologisch. Das ist. Ja, vor allem, weil die vierte Phase jetzt, glaube ich, zusammen schon länger ist als alle Phasen zusammen oder so. Ist sowas? Sie tatsächlich, ja. Die vierte Phase ist jetzt am längsten bisher. Auf jeden Fall, Freunde, ich danke euch für die erste Folge von Nicht noch ein Marvel Podcast, dass ihr dabei immer wart. Immer wieder gern. Nein, ist schön, dass ihr sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr denselben Satz benutzt, der Markus, finde ich super. Recycling pur, finde ich gut. Wenn ihr uns positives Feedback senden wollt, sendet's über Kommentare oder sonstiges oder schreibt uns an oder schreibt auf dem Twitter-Kanal, den ich vielleicht noch einstellen werde. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es machen werde oder nicht. Ansonsten, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Nicht noch ein Marvel-Podcast. Macht's gut!